Achter Artikel vom Glaubensbekenntnis, Frage 131. Was lehrt uns der achte Artikel? Ich glaube an den Heiligen Geist. Der achte Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass es einen Heiligen Geist, die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, gibt, dass er ewiger, unendlicher, allmächtiger Gott ist, Schöpfer und Herr aller Dinge, wie der Vater und der Sohn.